Was ist, Freezy? Machen wir nochmal sowas wie Rap denn? Pass, Vollgas! Ach so, Rap, schaffst du! Bist deppert, nicht Rap denn? Überleg da was! Ja, hörst der schon! Hammer Beat, CJ Beats. Ich wette, ich mach's viel besser als das letzte Mal. Top, die Wette. Und während du im Wobbel durch dein Kur kaufst, so ist bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir. Während du im Wobbel durch dein Kur kaufst, so ist bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir. Ich brich nieder, geh zusammen, kollabier dran, fühl erwischt, aber trotzdem mag ein Kollabier haben. Ich bin wieder fit und ja, wer Ferrari nach dem ganzen Bitter 12 fällt am Hobby an Ferrari. Ich bin reif, verrückt, das Beste so mit Mischungen heut. Und mit Ratschen wieder zusammen, ja, Alter, bist du denn gescheit? Alles, was ich will, ist nur ein bisschen dauern. Denn ich am Club, Alter, vor, da ist eine geschissene Laune. Doch heut bin ich nicht auf Bitches aus. Auf Party und Spaß hab ich Mickey Maus. Und man schaut vielleicht, dass immer nur ein Quickie auf. Ist mir ziemlich wurscht, ob ich was find. Ja, ich hab andere Absichten. Ich bin ein Partyfreak, mach ganzjährig Nachtschichten. Mit Kochtopf voller Alkohol steh ich von deiner Tier und grinst die an. Ich lade mir über Schellen in der Kusche, geht aber watsch. Und so grinst du so. Und während du im Wobbel durch dein Kurkauf holst, bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir. Während du im Wobbel durch dein Kurkauf holst, bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir. Leben ist live und das werden wir auch nicht ändern. Alle Wappler hätten deppert, ob wir sonst die Warte kennen. Sagen wir sind Homos und sonst bleibt für jeden Scheiß. Nur weil sie von Freiheit stinkern, wie eigentlich krass. Kingdom T, ich bin da und hab Erfolg, das ist wahr. Ich will mehr und mehr schöner mit jetzt klar. Normal Hochdeutsch, Gucci Kappel und der Mani brüllen. Heut Mundart, die du mit dem Freezy vorgehen und chillen. Dann geht's weiter, wir machen Party in der nächsten Disco. VIP Club, Zigaretten, Wodka, das ist schick so. Und sie spielen unsere Musik, rap den Austro-Rap. Wir schon zu wie die Masse. Okay, Party People in the House, alle singen's mit. Nur die Hure auf der Stange kriegt sie mit am Street. Wir geben Gas, haben wir Freude und die Party geht weiter. Am nächsten Tag für den Freezy sagt der Hamlet war ein Scheiter. Komm. Der, komm mit her, war, wir wollen nicht mehr, als ein bisschen Geschlechtsverkehr. Komm, ja komm mit her, komm mit her, war, weil wir wollen nicht mehr, als ein bisschen Geschlechtsverkehr. Während du im Wobbel durch dein Kurkauf holst, bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir. Während du im Wobbel durch dein Kurkauf holst, bin ich reich und du arm, es ist wie Russland voll. Immer wieder diese Scherereien mit dir, hast aber fast kein Eis mit dir.